This is a lovely way to spend an evening. Die Senftube von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Der richtige Womanizer weiß, dass es nicht auf die Größe der Senftube ankommt, die er ihr beim Dinner for Two stolz zu präsentieren pflegt, sondern auf die Gesamtheit und Beschaffenheit der Senfsamenkörner an sich, die fein gewürzt und gut verarbeitet zu fertigem Senf er als wahrer Gentleman in vorbildlichster Manier ihr höchst selbst auf den Teller spritzt. Hoppla, bemerkst du mit schelmischem Blick. Da ist wohl etwas von jener beige-gelben Köstlichkeit auf ihrer Wange gelandet. Mit grandiosem Charme flüsterst du ihr zur Ablenkung in selbstredender Gelassenheit mit feuchtem Hauch das Familienrezept der selbstgemachten Senf-Dill-Soße ins Ohr und kommst dabei nicht umhin, die Rundungen der kleinen Ohrläppchen zu bewundern, neben derer unmerklich rosa Färbung deiner festen Überzeugung nach mutmaßlich wohl auch ihre Marmorierung von ähnlichem Charakter wie das heiß dampfende, englisch zubereitete Filetsteak auf deinem Teller sein müsse. Der feine Flaum aber, der an ihn haftet, erinnert auf unbestimmte Weise dich in diesem Moment an die feinen Fäden, die die köstliche Senfmakaroni deiner Großmutter Hilda stets zu ziehen pflegten, wenn du sie vergnügt in deinen Mund gestopft hattest und von denen du als junger Mensch nie genug bekommen hast können. Auch heute tätest so gerne du sie noch einmal probieren, wüsstest du nur das verfluchte Rezept. Mit einer blitzschnellen Bewegung, die einer vertrauten Zärtlichkeit jedoch nicht entbehrte, leckst du ihr den kleinen Spritzer scharfen Estragons von der Wange. Daraufhin schießt dem jungen Fräulein unmittelbar die Röte ins Gesicht und mit einer nur zu verständlichen Verlegenheit wendet sie sich von dir ab. Diesen kurzen Moment ihrer Unaufmerksamkeit dir zunutze machend, sicherst du dir mit grazilem Handgriff und freundlichem Lächeln die riesige Senftube neben ihrem Teller, um sie mit göttlicher Eleganz auf deiner Seite des kleinen Rundtisches zu platzieren. Die Schöne mochte alles haben. Sie ist lieblich, gesund, freundlich und allem Anschein nach kein Kind von Traurigkeit. Ich jedoch, denkst du dir deiner Sache nur allzu gewiss, habe die volle Senftube auf meiner Seite. Die Karten stehen also gut. Zudem riechst du heute Abend unwiderstehlich nach Dill. Es könne also nur eine kurze Weile dauern, bis das junge Mädchen die langen Wimpern erneut zu dir aufschlagend, ihre von Natur wohlgeformten Lippen dazu ansetzen täte, einem subtilen, aber doch unmissverständlich einladendem Lächeln Ausdruck zu verleihen. Plötzlich spürst du etwas zwischen deinen Beinen, eine Bewegung, einen sanften Tritt, dann ein Gleiten, ein schüchternes Erkunden deines Schrittes. Als du dein Rendezvous daraufhin unglaubwürdig zu mustern beginnst, hat sie sich bereits von dir abgewandt und ihre schmalen, fast noch kindlich dünn wirkenden Handgelenke beginnen in rhythmischen, immer schneller werdenden Bewegungen die dicke Krakau auf dem Teller vor ihr zu zerteilen. Mit ehrlichem Wohlgefallen erkennst du den gewaltigen Berg köstlichen Senfs, in dem sie nach und nach jeden Bissen bis zum vollständigen Verschwinden dunkt. Ein wohliger Schauer fährt dir über den Rücken, während ihr neugieriger Forschungstrieb unter dem Tisch in vollem Gange zu sein scheint. Das ist Multitasking, denkst du dir überrascht. Sie wird dem Klischee wahrlich gerecht. Da, auf einmal entstoßen, ein direkter Treffer. Wie, fragst du dich, schafft sie es dabei, nur diese Ruhe, diese Kontenance zu bewahren? Ein erneuter Tritt lässt dich unmittelbar dumpf aufstöhnen und den Rand des kleinen Rundtisches in unerwarteter Reaktion rasch ergreifen. Bedrohlich klirrt das Geschirr, worauf ein paar der anderen Gäste sich mit grimmiger Miene zu euch umdrehen, um die Ruhestörer mit abschätzigem Blicke zu bemessen. Das Tischtuch alleine, auf dem zahlreiche Senfspritzer anderer Abenteuer, eine Geschichte spritziger Willkür oder schlechter Tischmanieren erzählen mochten, verbargt eine Erregung von ihren Augen. Die senfverschmierten Lippen des jungen Mädchens verzogen sich nun unwillkürlich zu einem vielsagenden Lächeln. »Jawohl«, denkst du dir mit zufriedenem Gesichtsausdruck, »sie möchte wohl tatsächlich den kompletten Gang.« Ein erneuter Tritt kurz darauf lässt dich deine Lider fest zusammenpressen und tief grunzen. Das Schöne aber währt wie immer nur kurz, nur einen flüchtigen Augenblick. Das Licht flackert und der kleine Kellner mit südlichem Teint, eindeutig falschen Haaren und aufgezwirbelten Schnurrbart dreht sich einmal um die eigene Achse. Deine Hose fühlt sich feucht und warm an. Das Steak auf deinem Teller dagegen ist jetzt trocken und kalt. Als du die Augen wieder je öffnest, fühlst du eine nur zu bekannte körperliche Erschlaffung und Erschöpfung. Das Erste, was du unmittelbar darauf sichtest, ist deine Senftube. Sie ist leer, zusammengequetscht, wirkt fast wie ausgesogen. Der beinahe unsichtbar anmutende Film roten Lippenstiftes alleine zeugt von der ruchlos frivolen Tat. Das junge Mädchen aber war verschwunden. Ende von Die Senftube, gelesen von Schalkmar. I want to say all my nights and spend them.